Danke, Ansgar. Hallöchen zu Folge, ich weiß nicht, wo sind wir jetzt? Folge 5. Man hat mich wieder zusammengeflickt in bester Arbeit. Ich bedanke mich nochmal an allen, bei allen Menschen, die daran beteiligt waren. Und das war's eigentlich für mich. Hallo, willkommen beim Knackpunkt, dem Podcast mit zwei Enden und ohne Punkt. Heute mit dabei natürlich mein scharfer und einnehmender Co-Host Christian. Der andere, beziehungsweise bessere Magier Papenburgs, Ansgar, a.k.a. Krake Comics. Und, der Beste. Und, meine Damen und meine Herren, der, ich weiß nicht, mir fallen keine Worte ein, stell dich am besten selber vor, Angelo. Hi. Stell dich selber vor, Angelo. Nein, ein sehr guter Freund von uns, den wir schon, wie soll ich das sagen, in der ersten Planungsphase eigentlich schon mit drin hatten, an einem sehr spannenden Abend. Da dachten wir uns mal, so spätestens jetzt sollte es mal soweit sein. Hallöchen. Hi, hi. So, der Rest darf jetzt auch endlich mal was sagen. Mein 1:12-Monolog ist jetzt zu Ende. Schön. Das wird aber ein langes Intro. Oh ja, das wird ein schönes Intro. Ja, aber wie man hört, wir haben erst seit Silvester das geplant. Also ist das alles sehr spontan, was hier vorgegangen geht. Und so die erste Frage natürlich. Was trinkt ihr? Ich mach mal einen Anfang. Ich hab die Qual der Wahl. Ich kann ein schönes Pilz der Stadt trinken, ein Oettinger oder ein Bitburger alkoholfrei. Würfel sagt Oettinger. Okay, ich glaube dem Würfel. So, gut. Ja, ich trinke heute einen Bitburger. Das ist ja was ganz Unerwartetes. Ja, voll richtig unerwartet und so. Nee, letztes Mal habe ich Krombacher getrunken. Ich wollte gerade sagen, letztes Mal war es doch Krombacher. Ich habe mich diesmal zu was richtig Großartigem Warte. Herabgelassen. Ganz einfach Whisky Cola. Herabgelassen? Oh, oh. Was für ein Whisky denn? Das ist der gleiche, den ich letztes Mal auch hatte. Das ist dieser japanische Whisky, den sie in so einer alten Apothekerflasche abgefüllt haben. Den hast du nur gekauft wegen der Flasche, oder? Nee, und weil der gut ist. Und die Whisky-Tester und so sagen, dass der in Ordnung ist. Und ich habe gedacht, ich probiere den dann einfach mal. Ja, also falls irgendwer von denen mithört und seinen Namen genannt haben möchte, zahlt uns Geld, wir machen das dann. Kaching! Ansgar hat immer noch nicht verstanden, wie die Werbung funktioniert. So, und bei mir bin ich noch auf der Wahl zwischen 4 Bieren und der Würfel sagt... Ich gehe mit Schöfferhofer Hefeweizen. Und ich hoffe, dass ich mich nicht komplett einsaue. Na dann. Prösterchen. Prost. Prost, Prost, ja cool. Wie ich schon mit, weißt du, so seitdem wir schon mit den Vorbereitungen angefangen haben, habe ich die Flasche irgendwie schon zu 3/4 geleert. Einfach nur mal immer wieder so. Ja, da ist hoffentlich eine zweite noch dabei. Nee, müsste ich holen. Oh. Ja, dann schnell rennen. Ja, ich mute mich nachher. Passt dann schon. So, wenn mal so eine Zeit lang wer anders dann spricht, dann. Das ist das ja kein Problem. Ja, Intermission, wir müssen Zeit schaffen, damit Sven laufen kann. Nein, laufe ich ja jetzt noch nicht. Technical Difficulties. Oder Jump Cuts. Fangen wir mit Blitzrunde. Buch oder Film? Buch. Film. Christian, du nicht zuerst? Buch. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich würde sagen Buch. Und Buch hat gewonnen. Yay. Jetzt musst du nur noch Hollywood davon überzeugen. Ja. Realität spricht für mich. Woo! Gut. Wer hat denn... Comicbuch ist auch ein Buch. Wer hat denn was Schönes für den Einstieg? Ich denke, ich kann mal direkt anfangen, dass wir auch direkt so das unterste Level an Niveau erreichen sofort. Ah, also fühlst du meinen Job diesmal? Ja, ich habe nämlich vorhin, als ich auf der Toilette war, noch eben schnell mein Flipboard durchgegangen und da habe ich eine Nachricht gesehen aus dem Gaming-Bereich. Das ist direkt was für Kaputte, denn da ist so ein Team von Super-Kaputten, die arbeiten gerade an einem Mix aus Flashlight und Controller für Oculus Rift Sex-Spiele. Du Bastard, das habe ich auch gerade als Thema. Ja, ihr solltet nicht auf den gleichen scheiß Seiten gucken. Wer es nachlesen will, das habe ich von spieletipps.de. Da ich auch, du Wichser! Ja. Ihr solltet vielleicht ein bisschen mehr Mühe doch mal. Vor allem die Nachricht ist von gestern, vom 13. Mhm. der Knackpunkt, der Internet-Podcast, in dem auf vielfältige Arten und Weisen recherchiert wird. Eigentlich nur mit drei Seiten. Ich meine, ich hatte das, glaube ich, mal mitbekommen. War das dann auch mit so einem scheiß Wippenbrett oder so, wo der Kerl drauf sitzt? Nee, das ist einfach nur eine Flashlight, die hat hier Controller-Elemente, die dann mit deiner Oculus Rift kommunizieren, sodass während du dir deinen 3D-Hentai oder was auch immer reinziehst, kannst du dir dabei einen schrubbern und das funktioniert dann wohl irgendwie im Spiel. Okay, gut, also mit Hilfe eines... Da ist ein Motor mit drin, der simuliert dann Bewegung zum Beispiel. Ne, hier, wo ist das denn? Mit Hilfe eines Controller-Aufsatzes solltet ihr den Controller der Xbox One, einen Xbox 360 oder einen Steam-Controller an das Gerät anbringen können, womit ihr einige der Funktionen im Spiel steuert. Die essentiellen Aktionen im Spiel haben wir doch tatsächlich über die Bewegung des Latex-Schlauches. Und du dachtest, wenn du einen Mad Cats Controller gegeben kriegst, ist das schlimm. Das ist so Hammer. Was richtig lustig ist, ist, dass in dem ganzen Beitrag, sie erzählen zwar, dass das Ding vibrieren soll und so, aber sie haben nicht ein einziges Mal das Wort Rumble Pack benutzt. Ich möchte bloß sehen, irgendein Kerl, der dann versucht, ein Kampfspiel oder so zu gewinnen mit dem Controller. Nee, ich ficke dich tot. Yeah. Oh, yes. Nein. Yeah. Hörst du bitte auf, das ist lächerlich. Aber das Allerbeste ist, ich habe, glaube ich, im ersten Podcast oder so, habe ich gesagt, was die einzige Chance für die Virtual Reality ist ja nur, wenn die Pornoindustrie das nach vorne bringt. Ja, natürlich. Und das Allerbeste hier, die angestrebten $50,000, wurden sofort erfüllt. Nee, wurden schon innerhalb von 6 Tagen zur Hälfte erfüllt. Boah, stell dir vor, du kriegst so ein Ding nach Hause geschickt und irgendwie einer sieht das. Oh. Das Problem ist ja, das ist ja aber bei jedem Medium so, dass das Porno das nach vorne treibt. Ja, das ist mehr eine Aussage der menschlichen Natur. Mhm. Aber es ist so schlimm, wie das Ding schon aussieht, so im Prototyp einfach. Ich meine, ich finde das immer noch besser als diese schlimme Handjob-Maschine, die es gab. So, damit alle da auch halbwegs mal irgendwie mitkommen. Handjob-Maschinen. Ja, weil stell dir vor, wir haben Oculus Rift, wir können, wie ich das schon erwähnt hatte, wir können uns alles darstellen und dann bauen wir damit eine scheiß Handjob-Maschine, damit ein Anime-Mädel uns einen runterholt. Oh mein Gott. Wenn ich mir jetzt einfach gerade vorstelle, dass ich... Nein. Nein. Einfach ich weiß nicht, wenn ich mir deinen Avatar in Skype so ansehe, sagt das was anderes. Hey, soll ich erwähnen, dass heute Valentinstag ist? Das habe ich bereits getan. Das hast du bereits getan? Ja, genau. Ja, eben um genau dieses Thema sofort als allererstes zu etablieren. Darum habe ich diesen Valentinshebel benutzt. Hallo, wir haben Valentinstag. Wir reden über Oculus Rift Hentais mit Flashlights. Yay. Aber das heißt, in einem Jahr feiern irgendwelche Leute ihr Einjähriges mit ihrer Fantasy-Waifu und der Flashlight-Version 2.0. Ich wette, 1 Euro, dass wenn sie das Ding auf Kickstarter haben, dass das innerhalb von einem Tag gecrowdfundet ist. Ja, ich glaube, Kickstarter darf nicht die Sachen. Das muss dann auf Indiegogo oder so ein Scheiß. Die Redaktion hat einen sehr guten Einwand. Ich meine, es sollte eine Partnerschaft eigentlich mit einer Vaseline-Firma bzw. einem Gleitgel-Produzenten. Slow News. Nee, aber wenn du dir das jetzt mal vorstellst, die einfach die Möglichkeiten für die Pornoindustrie, die ganzen Sachen jetzt Oculus Rift zu importieren und da, angestrebtes Erlebnis zu erfüllen. In Kombination mit der Möglichkeit, in Japan diese Liebespuppen und Liebesroboter heiraten zu können. Das nimmt Ausmaße in meinem Kopf an. Da möchte ich eigentlich. Ja, und guck mal, das kommt auch noch in die Fetischbereiche rein mit Two Girls One Cup oder so, wenn du eh nach einer halben Stunde Oculus Rift am Speien und Kotzen bist. Ja, das stimmt, das ist richtig. wieder danke aus der Redaktion. Oculus Rift, das Auge wächst mit. Das nächste Mal vielleicht ja auch dabei, nur leider, glaube ich, aufgrund von Krankheit, so wie ich das wohl mitbekommen hatte, außer Gefecht. Ein kurzes Ja oder Nein reicht. Ja, das ist... Okay, musst du mal weg einspringen, sehr gut. Steht außer Frage. Gut, aber ich denke, Leute, damit haben wir das Thema ausgereizt. Ich würde eine Blitzrunde reinschmeißen. Oh, okay. Brötchen oder Croissants? Croissants. Sven? Ja, ich überlege. Sven, jetzt. Okay, dann bleibe ich lieber bei Brötchen. Okay, Brötchen. Das ist die Scheiße, wir brauchen eine 5. Redaktion, was? Ja, nee, keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen, die Redaktion hat sich gerade schon selbst disqualifiziert. Nee. Und nochmal disqualifiziert. Keine Zusatzinfo. Nein! Die Frage ist, wie die steht. absolut uninteressant, welche anderen Optionen. Einfach nur A oder okay. B. Das heißt, es ist eine Pattsituation. Aber ich würde doch noch kurz zum Thema zurückkommen wollen. Nein! Weil wenn ja so, warte, mit dem Controller haben die ja jetzt schon Add-ons für die Oculus Rift angefangen zu machen. Das heißt, die werden ja wahrscheinlich die Industrie noch andere Add-ons sich überlegen. Stellt euch das vor, was denn sonst dort noch kommen könnte. So wie dein Handjob-Gerät? Ich dachte gerade mehr an so einen Tippen-Controller. Oh Gott, warte, da habe ich vorhin was gefunden. Oh Gott, hier, warte, ich muss das. Oh Gott, wo habe ich das gesehen? In deinem eigenen Arsch. Nein. Ja, wie zum Teufel bringe ich sie zum Orgasmus? Warte, ja, da musst du mit der linken Titte hoch, runter, links, rechts. Ja, da gibt es dann bestimmt nochmal so einen tollen Konami-Code für. Ja, mach mal weiter, ich muss das kurz suchen. Also du meinst Konami Sutra. Da kriegst du auch so eine Dildo-Halterung, so wie hier, wie schreibt gerade die Redaktion, wie diese Wii-Modes. Da kannst du eine Wii in das Teil reinlegen. Da ist es. In das Teil reinlegen. Ja. Und vor allem, das wird schon wirklich verkauft. Oh mein Gott, das wird schon verkauft, ey. Das ist das Schlimmste. Das gibt's schon mal erst. Ich krieg da jetzt nicht drauf. Ja, das ist das Schlimme. Wir denken an irgendwas. Ah, so eine dumme Idee kann es gar nicht geben. Irgendeiner hat die schon gemacht. Das ist der ewige Zyklus. Ja, ich werde jetzt garantiert. Du hast den Amazon-Link jetzt reingebracht. Oh, da werde ich garantiert nicht draufklicken jetzt. Nee, das war jetzt ein Facebook, aber. Nee, der danach. Nee, der Amazon-Link da drunter ist auch schon. Wir empfehlen euch, wenn Leute euch witzigen Scheiß schicken, nicht draufdrücken, weil ihr werdet auf jeden Fall, wird euer Profil auf eine interessante Weise erweitert bei Amazon. Oh Gott, es ist Hammer. Wie schon mal Ansgar das komplette Einkaufsliste kaputt gemacht hat. Ich habe draufgeklickt und seitdem stehe ich bei der NSA auf irgendwelchen Listen. Hey, du warst auch der Waffen gepostet hat und sich dann gewundert hat, warum sein Rechner auf einmal am nächsten Tag langsamer wurde. Ja, danach war es ja egal, als mir das passiert ist. Danach war das ja völlig egal. Dann warst du schon zu spät. Das war doch, wie hieß nochmal dieser schöne Shop? Welcher Shop? Die schlechten Softwares 4 AKs für 5 Euro oder so. Ja, irgendwie so AK-Replika und im Endeffekt war das dann irgendwie nur so ganz schlechte Software oder so. Ach ja, Nick und Ben. Nick und Ben von der Redaktion, danke. Wenn ihr einen witzigen Shop sehen wollt, den. Ich würde nichts von denen kaufen, weil das alles wie Crap aussieht. Ich meine, es sieht witzig drei aus. Airsoft-Pistolen mit Schalldämpfern für 9,99? Haben die einen eigenen Laden oder sind die über Amazon? Ich frage nochmal direkt. Ich glaube, die haben nur den Amazon-Shop. Ich weiß es aber auch nicht. Ich kenne die nur von dem Amazon-Shop. Vor allem das Erste, wenn ich das eingebe, Amazon-Kunden diskutieren. Nick und Ben, Betrüger. Schön. Aber ich glaube, ich wollte so ein nächstes Thema reinschmeißen, weil eins hatte ich auch so ein bisschen überlegt, was so peripher drankommt mit Oculus Rift und so. Nämlich 3D in Filmen und Fernsehen und Medien. Weil ich habe mitbekommen, dass jetzt ja kam, dass die Industrie sich gedacht hat, 3D-Fernseher produzieren bringt nichts mehr. Die Leute kaufen die Scheiße aus irgendeinem Grund nicht. Hören wir einfach damit auf. So, 3D in Filmen und solchen Medien. Lohnt sich die Scheiße überhaupt? Sollten wir es doch noch vielleicht weiter treiben? Oder ist es einfach bloß künstlicher Schnickschnack, der zum dritten Mal sterben sollte? 3D-Fernseher jetzt allgemein? In Fernsehen und Film. Ja, ich spreche da... Also Film definiere ich dann jetzt für Kino. Fürs Kino kann man das machen, denke ich. Fürs den privaten Haushalt ist das einfach Unsinn. Das ist Quatsch. Das bringt es nicht. Ja, aber wenn du es... Man sieht es ja, es wird nicht gekauft für den Haushalt. In 3D-Kino rennt jede Sau, aber für zu Hause holt sich das niemand, weil das hat dafür gibt es keinen Bedarf, den kannst du auch nicht künstlich erzeugen. Aber komm, 3D-Kino hast du auch groß das Problem, viele Filme hast du keine andere Option, du musst es mit dem Ding sehen und es kostet einen Euro mehr, aber besser als nicht. Ja, du musst das Ding ja nicht immer, du musst die scheiß 3D-Brille dann ja nicht immer wegschmeißen. Dann kostet es auch nicht einen Euro. 3D-Filme kosten einen Euro auch mehr in der Vorstellung und du musst eine Brille kaufen für einen Euro. Vor allem, wenn du willst. Jedes Mal, wenn du die Brille hast, dann kannst du tatsächlich ins Kino gehen und sagen, ja, ich habe eine Brille, du zahlst halt nur mehr dafür, dass er 3D ist. Also du zahlst nicht nochmal für die Brille. Ja, aber das heißt, es ist trotzdem teurer im Vergleich zum normalen Film, einfach nur in 2D. Das ist ja auch aufwendiger aufgenommen. Ich finde es ja immer aus der Zuschauerperspektive eigentlich immer zum Kotzen, weil halt... ich sag mal, ich habe jetzt nicht gerade das schlankste Brillenmodell und dann halt nochmal so Brille auf Brille, damit ich dann irgendwie was sehe und irgendwie sieht das so aus, als ob ich dann beide irgendwie so vorne auf der Nasenspitze habe und dann passt der Brechungswinkel dann für alles gar nichts mehr und dann ist auch wieder scheiße. Deswegen, ich habe auch schon, ich denke mir auch immer wieder so, wo ist das Problem irgendwie, das so einfach, so wie soll ich das sagen, so das Seitengestell einfach wegzulassen, so zum Einhaken für die Brille irgendwie da zu lassen. Ich weiß echt nicht, wo das Problem ist. Also es gibt ja ein, für die Kino-3D-Brillen gibt es ein Modell, das hat einen Clipper, damit du es einfach auf die Brille aufklippst. Aber das Ding kostet mal eben 5 Euro. Und ganz ehrlich, so häufig gehe ich jetzt im Jahr auch nicht wirklich ins Kino, dass ich jetzt wirklich dann sagen würde, okay, cool, kann man sich ja mal so langsam holen. Na gut, das hat ganz, ganz, ganz klar mit deinem Konsumverhalten zu tun. Also ich könnte mir jetzt bei mir zu Hause auch keinen 3D-Fernseher vorstellen, aber gutes Geld für eine gute 3D-Brille würde ich schon einmal investieren, um diese Brille dann immer wieder mit für das einmalige Kinoerlebnis dieses einen 3D-Films zu haben. Das fände ich okay. Aber 3D wirklich tatsächlich zu Hause bei dir im Wohnzimmer, ne, von deiner Glotze aus, es ist ja auf Dauer auch einfach, es ist ja eine anstrengende Art der Medienverarbeitung für deinen Kopf. Du fixst damit ja quasi deinen Kopf einfach noch viel mehr, als das Fernsehen sowieso schon tut. Du guckst eine halbe Stunde Fernsehen und brauchst dafür einen ganzen Tag, um das zu verarbeiten. Und wenn du dir jetzt den ganzen Tag irgendwie, weil du gerade einen Sonntag Zeit hast, was weiß ich, 4 Stunden lang mittags irgendeinen Scheiß reinziehst, dann da arbeitet dein Kopf die nächsten Tage dran. Das ist der Wahnsinn. Und wenn du das auch noch in 3D hast, dann ja, Prost Mahlzeit. Also ich hatte nicht so die großen Probleme mit 3D, aber ich sehe das Problem damit, dass jetzt hört ja endlich langsam damit auf, aber für eine lange Zeit war es ja, jeder verdammte Film, der auch nur ein kleines bisschen in den Actionbereich reinkommt, muss 3D sein. Ja. Selbst wenn er ihn nicht unterstützt, weil es gibt Filme wie Drachenzähne im Leichenlach, wo einfach diese Flugszenen so unglaublich sind, dass die möchtest du in 3D sehen. Oder Dread, wo das wirklich zum ersten Mal auch wirklich ein Feature ist und nicht einfach bloß ein scheiß Gimmick. Aber, also ich finde, es sollte für die Filme zurückbleiben, die wirklich passend dafür sind und gut damit arbeiten, und es muss nicht bei allem sein. Weil müssen wir wirklich Star Wars 3D, die alten Filme, nachproduzieren? Eigentlich nicht. Nicht, nein. Das wäre nämlich eher meine Meinung dazu. So, eigentlich muss das dann echt nicht sein, nur weil dann so, wow, alten Kram irgendwie nochmal in 3D nachproduzieren, nur damit du dann irgendwie nochmal Cash an der Kasse kriegst, obwohl es damals schon scheiße war. Was macht 3D daran besser? Scheiße in 3D ist immer noch scheiße. Oh. Das ist korrekt. Wow, das war ganz recht so. 21, 22, Antwort erwartet. Wow, alles stimmt. Wow. Okay. Aber es war ja auch dieses Schlimme mit, dass die bei Star Wars in 3D die Filme umwandeln sollten und aus irgendeinem Grund bei Episode 1 angefangen haben. Und damit aufgehört haben, sobald die... Haben die überhaupt noch Teil Episode 3 gemacht? Ich weiß nicht. Das weiß ich gar nicht. In 3D jetzt? Ja. Weil ich weiß, die hatten Episode 1 in 3D gemacht und dann kam ja der ganze Disney-Hickhack. Aber das ist ja auch dieses künstlich Nachrendern, Nachbearbeiten, und selbst in der Brille sieht es dann mehr aus, als ob du Pappaufsteller das aufgeteilt hättest, als tatsächliches 3D. Hm. Das könnte wirklich sein. Ja. Hm. Ohne Scheiß, auf der Suche nach neuen Zwischenthemen, ich bin ja mal so frei und sag einfach mal so, halt ultimative Vorbereitung, mal wieder FTW. Ohne Scheiß, ganze Kram, ey. So 5 Leute, so beim Durchscrollen, denen irgendwie in den letzten 2 Tagen irgendwas geklaut wurde und die jetzt die ganze Zeit bestellen. Warte mal, ich zitiere mal hier ein. Moment. Warte. Da. Oh Gott. Zitat. Mozart. Oh Gott. So, an den asozialen das kann ich verstehen. An den asozialen Bastard, der meint, mir den iPod aus der Jacke klauen zu müssen. Doppelpunkt. Leerzeichen. Ich hoffe, du gibst das Geld für den goldenen Schuss aus, du Hurensohn. Der dich von dieser Welt erlöst. Ganz, ganz böser Smiley, schon mit rotem Gesicht und so. Es gibt Menschen, die dafür lang sparen mussten, du verdammter Arschgeburt. Zitat Ende. Für ein iPod. Oh ja, pissen wir einfach in den See aus Pisse. Apropos Richtig. See aus Pisse. Interessiert vielleicht gerade nur in der kleinen Runde jemanden, weil wenn das diese Folge jetzt online geht, ist das eh schon vorbei. Jetzt noch heute und morgen hat Saturn irgendwie so ein Only-Online-Angebot für, ja, wahrscheinlich Downloads dann halt. Also irgendwelche AAA-Titel dann halt, zum Beispiel für einen 10er und all sowas. Wer? Saturn. Zum Download? Ja. So, ich kann irgendwas downloaden. Unsere Online-Angebote. Wie, aber jetzt nur noch heute und morgen. Okay. Jetzt falls alles das irgendwen von euch jetzt interessant sein sollte. Nee, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, müsste ich mich schlau machen. Habe ich jetzt auch nur gesehen. Wahrscheinlich ist irgendeine Catch irgendwie. Du musst natürlich erstmal ein Konto bei denen haben und ich glaube, Mindestkauf ist wahrscheinlich 150 Euro. Oder nein, du musst 3 kaufen und einer von denen ist der günstige. Ja, weiß ich nicht. Wäre möglich. Software-Download. Ja. Aber so, ich möchte ja nicht übergehen, weil das war ja scheinbar ein ernsthaftes Thema, was Sven angehen möchte, dass einfach Leute sich eventuell. Nee, das war eigentlich nur so, das war schon der fünfte oder so, den ich jetzt mittlerweile schon gesehen habe, deswegen so, what the fuck einfach. Leute, kauft euch... Du kennst fünf Leute, die sich ihren iPod haben klauen lassen. Nein, das war jetzt nur einer, die sich irgendwas haben klauen lassen, so. Und der ist so voll abranken darüber. Das war jetzt einer, der hat sich fünfmal beklauen lassen. Wenn es ein iPod ist, dann ist das noch so, weg. Andy ist für mich wirklich mehr Problem, weil wenn du da wirklich mit Vertrag da hängst, musst du doch noch irgendwie das abmelden und sonst was ist hier kack. Dann mit deinen Daten, deine Accounts, alle Passworts ändern und so. Ja, warte, lass mich kurz gucken. Aber solche Trickser, die werden immer besser. Pass auf, letztens habe ich gehört, da ist diese Masche, da bist du, weißt du nicht, du bist irgendwie bei Lidl oder Aldi oder so, da kommen diese zwei Bräute da an und sagen, die würden dir einen blasen, wenn du sie dann halt mitnimmst. Und dann nimmst du die mit und dann sind die voll überall in deinen Klamotten drin. Und machen ganz unanständige Sachen und wenn du die dann irgendwo rauslässt, dann haben die dein Portemonnaie geklaut. Das wäre so toll, das machst du dann und was ist dann im Portemonnaie drin? Ja, halt Geld, Kondom aber du musst natürlich aufpassen, dass nicht zu viel drin ist. Ne? Ich meine, das ist jetzt Mittwoch, Donnerstag und jetzt hier gestern auch nochmal wieder passiert. Also, ich weiß, dass sich einer angesprochen hat oder dass dein Portemonnaie weg ist? Ja. Ja, beides. Sowohl als auch. Wow, ich habe einfach so gar keinen Respekt gerade mehr vor dir. Das ist so der Wahnsinn. Whisky Cola, Mann. Aber um nochmal auf die Diebstahlschiene zurückzukommen, das ist der Frau von einem Arbeitskollegen jetzt tatsächlich über die vergangenen Karnevalstage passiert. Die waren bei sich im Dorf auf dem Karnevalszug und hatten irgendwie sich getroffen mit ein paar Bekannten und Nachbarn und standen direkt vor deren Hütte. Und hatten einen Rucksack dabei und da hatten sie halt so die wichtigsten Sachen reingepackt plus ein paar von den Flaschen Bier, weil die keine Lust hatten, sich da in den Zelten irgendwas zu holen. Und der Rucksack war dann hinterher weg. Und da fehlte dann ein Handy, ein Portemonnaie, es waren zum Glück keine Haustürschlüssel dabei oder so, weil über den Perso in Portemonnaie und Schlüssel, ne, einfach mal kombinieren und einfach mal Hütte freiräumen wäre auch scheiße. Und da war jetzt gar nicht so viel los. Es war alles ganz leicht abzumelden und so weiter. Aber du regst dich in dem Moment natürlich trotzdem drüber auf, weil es ist ein Smartphone, das hat Geld gekostet, du musst die ganzen Karten neu beantragen. Und es ist gar nicht so dieser tatsächliche Wert, den du hinterher trauerst, sondern es ist mehr die Arbeit, die du scheuen möchtest. Ne? Weil du musst dir ein neues Handy holen, du musst die Karten neu beantragen, du musst zur Bank laufen, du musst die Sachen sperren lassen, du musst da überall anrufen. Ja, und das ist ja natürlich mega Arbeit für so ja, ein bisschen. Das ist es halt. Und das Kurioseste daran war, ein Nachbar, ich glaube derjenige vom Haus direkt rechts neben dem Eingang, wo sie vorgestanden hatten, hatte wohl gesehen, wie der Rucksack da abhanden gekommen ist und hat hinterher ausgesagt, weil ich dachte, der gehört zu euch. Also da war ein Kerl, der hat sich einen Rucksack geschnappt und ist dann ganz schnell weggelaufen und ich dachte, der gehört zu euch. Ach so, nach dem Motto, ja, warte, den haben wir vergessen, nehme ich mal eben schnell mit, oder wie? Ja, irgendwie sowas, aber ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, aber mein Gott, ja, aber einer klaut was und dir ist ja egal, wem das ist, würdest du wirklich dich dazwischen werfen? Nee, natürlich nicht. Ach du Scheiße, ey. Aber die werden auch immer intelligenter mit Diebstählen oder so, wie ich letztens was hatte, was so geil war, wie ja natürlich wieder irgendeiner an einen Account von mir hacken wollte. Ja! Echt? Und wie ich dann erstmal, ich habe erstmal eine verdammte Nachricht bekommen, jemand möchte, sie wollten also ihr Passwort ändern, das hier ist ihre Bestätigungsmail dazu, und dann so, sie haben ihr Passwort geändert, wenn sie es nicht geändert haben wollten, drücken sie hier. Okay. Um dazu zu richten, dass es was ist. Und wenn du dann natürlich dort drauf drückst, dann kommst du auf die Scheiße. Ja, klar. Deswegen, ich hatte noch nie gehabt ein Zwei-Phasen-Spam-Mail, das war... Wow. Das war echt beeindruckend. Welten besser. Das war echt beeindruckend, ey. Ja, Respekt vor denen. Ich meine, das war seit Jahren die erste, die mich vielleicht, also die eine Chance hatte, mich reinzulegen. Aber dann gucke ich, welcher Link das ist und dann, das sieht nicht aus wie Battle.net. Naja. Ja. Immer schön den Link vorher anzeigen müssen. Boah, wo war das bei mir? Und das Geilste ist, das war meine Wegschmeiß-E-Mail und die hatte keinen Battle.net-Account. Ah, okay. Ja, ähnliches hatte ich ja letztens auch mit PayPal, aber bei Steam, da hat irgendwer, ey, ohne Scheiß, dass jemand da, also jetzt mal ohne das jetzt öffentlich zu nennen, das Passwort, dass da wirklich ernsthaft jemand drauf gekommen ist in Verbindung mit meinem Namen, ohne dass da irgendwie was wegging, so, wow. Weil ich, ganz ehrlich, ich wüsste jetzt spontan, also natürlich kann es irgendwie immer sein, dass sie durch irgendwelche entsprechenden Brute Force-Attacken. Ja, oder ja, durch oder irgendwas halt, oder durch Schadsoftware, dass da wirklich irgendwas bei rumgekommen wäre, aber die Sache ist einfach so, ich wüsste spontan jetzt wirklich nicht wie. Also das muss dann schon wirklich gut gewesen sein, weil was sowas angeht, bin ich eigentlich relativ vorsichtig. Aber wie gesagt, so das Passwort, das war, ich weiß nicht, so selbst wenn du so meinen Namen, Adresse und sonst irgendwas von mir kennen würdest oder so, das hatte so mit nichts zu tun, was sonst irgendwie mit irgendwas anderem zu tun hätte. Weder mit Nicknames, noch mit Geburtsdaten, noch mit irgendwelchen anderen. War es eins, was in einem Lexikon drinstehen könnte? Oder im Duden? Nein. Deswegen so, dass da jemand irgendwie so, da muss ich schon richtig jemand die Mühe gemacht haben. Hast du schon benutzt für andere Seiten? Nee, das ist exklusiv für Steam gewesen. Ich habe für Steam eigentlich immer exklusive Passwörter, was ich nirgendwo anders benutze. Ja, ich auch für die wichtigen, wo du wirklich Geld reingesteckt hast, solltest du was mehr. Weil ich weiß nicht, wie heißt diese Seite nochmal, wo du deinen Steam-Account irgendwie schätzen lassen kannst? Ja, ich weiß gerade nicht, aber ich habe da aufgehört zu gucken, weil es einfach traurig ist, wenn du dir denkst, oh mein Gott, so viel Geld! So viel Geld! Steam Calculator? Irgendwie was in der Art. Habt ihr das mal gemacht? Nein. Ich hatte bloß geguckt, wie viel Prozent oder so, oder nee, wie viel Zeit habe ich verbracht mit Games oder so. Ich hab das mal gemacht. Da gibt man irgendwie diese Steam-ID ein und der sagt dann, wie viel dein Steam-Konto wert ist. Hier, aber Current Account Value. Jede Menge teure Spiele in dem Steam-Account war, wollte er mir partout nicht sagen, dass das mehr wert war als $25. Ach du Scheiße. Weiß ich nicht, ich hab keine Ahnung. War das so ein richtiges Bewertungsding oder wollte das dann bloß für 26 Euro deinen Account abkaufen? Nein. Das war irgendwas Offizielles. Ich weiß es nicht mehr, ist schon so lange her. Ich find das auch immer so geil, wie so der Button. Weißt du, kannst du deine ID eingeben, dann welche Währung und dann so, ja, get set with your life. So. Oh, der nächste, get disappointed in your life. So, okay, Account, current account value 2238 US-Dollar. Au. Ja, find da mal einen Käufer. Au. Ja. Total Cost with Sales $654 Dollar nochmal. Average Price per Hour. Geil. Weißt du? Vor allem Stunden, die irgendwie gezählt wurden, 3841. 19% meiner Spiele habe ich noch nie gespielt. Danke, Steam Sale. Ja, so, danke, Steam Sale. Echt? 32 Spiele von 172 habe ich noch nie gespielt. So, erstmal bei Steam anmelden. So. Erstmal ja, gucken, welche das sind. Oder das sind wahrscheinlich diese Free-to-Play-Dinger, die du sowieso in der Library hast, auch wenn du die ja gar nicht haben willst. Ja, wahrscheinlich. Nee, die hast du nicht wirklich in der Library drin. Aber wenn du sie mal installiert hattest. Oder die haben irgendwie so eine, die du mindestens, oder wahrscheinlich so dieses, du musstest das Spiel mindestens irgendwie eine Stunde gespielt haben oder sowas. Ja, sowas könnte sein. Das ist möglich. Oh, nee, okay. Hier gibt's extra Unterteilungen in weniger als 12, 6, 3, 2 oder eine Stunde und dann Never Played. Und Never Played habe ich 37 wirklich. Welche denn? Da waren es noch 32. Ja. Oder ja, sind das wirklich Free-to-Play-Titel, die du niemals gespielt hast, oder ist das? Ich weiß es nicht, ich versuch's gerade rauszufinden. Weil ich meine, die Sache ist ja, hast du mal einen Humble-Bundle geholt oder so? Klar, also letztens doch erst. Letztens doch erst, das Dicke. Wo du irgendwie, ich weiß nicht, wir geraten gerade so ein bisschen so eine Privatschiene. Ja, wo wir nur noch private Sachen jetzt plötzlich irgendwie abhandeln. Nein. Und noch wieder irgendwie ein offizielles Thema anschneiden. Ja, hast du eins? Warum muss ich denn immer alles machen? Ja, weil du nicht reinkommst. Okay, Blitzrunde. Arsch oder Titten? Titten. Ganz klar. Ich hätte die Frage nicht stellen dürfen. Ich kann mich entscheiden. Wo ist der Unterschied? Ja, wo? Was war das? Wo ist der Unterschied? Einen halben Meter Höhe. Shit, wenn ich mich entscheiden müsste, ich glaube Titten. Die Redaktion im Hintergrund sagt Beine, das interpretiere ich einfach mal als Arsch. Beine. Sind das dann gute Beine oder schlechte Beine, wenn dann noch der Arsch zu sehen? Oh mein Gott, okay, ich habe gerade noch das Thema. Ich sehe gerade. Keine Hinterfragung. Game Selection, irgendwie, ich weiß nicht, was die sein sollen. Ich glaube, irgendwie ein Gaming News auf Facebook, weiß ich nicht. Amazon stellt eigene Game Engine vor, Lumberyard. Oh ja, stimmt, da habe ich die Woche jetzt ein bisschen was drüber gelesen. Das ist von der Crytek. Echt? Für CryEngine? Cool. Ja, das ist das CryEngine. Da haben die irgendwas, da haben die irgendeine Game Engine jetzt online gestellt und damit verbunden haben sie unglaublich witzige AGBs. Ich glaube, das ist der Punkt, auf den Ansgar hinaus wollte, oder? Ich habe erstmal nur die Headline jetzt vorgelesen. Ah, okay, gut. Ich war noch an dem Artikel drin. Das ist vor ein paar Tagen losgebrochen, das habe ich auch über Facebook erfahren, dass da dieses Lumberyard, genau, das ist, Amazon hat ja vor, ich weiß nicht wie viel Zeit, Crytek aufgekauft, ich weiß gar nicht, wie sie heißen da, auf jeden Fall haben sie dann in dem Sinne zusammen dieses Lumberyard entwickelt und haben dann in den AGBs rausgebracht, alles klar, diese Software darf nicht fürs Militär, für irgendwelche virtuell dargestellten Kampfszenen, für Nuklearanlagen oder sonstigen Scheiß, der der Menschheit schaden könnte, genutzt werden. Es sei denn, es bricht eine Zombie-Apokalypse los. Bis auf die Zombie-Apokalypse klingt das wie einfach bloß die normalen iTunes. Ja, ist es eigentlich auch, aber sie haben sich da irgendwie diesen Gag erlaubt, tatsächlich reinzuschreiben. Dass bei einem viralen Infekt der tote Körper reanimiert und daraufhin das Fleisch von Lebendigen begehren lässt, ist im Falle eines solchen Vorkommnisses, was dazu führen könnte, dass die Zivilisation zerbricht und untergeht, ja, dann darf man sich Militär nutzen. Das ist so. Ja, aber wie zum Teufel würdest du sowas zum Militär nutzen? Da muss erstmal PCs auf dem Rücken haben. Ja gut, sie hätten auch einfach reinschreiben können, nein, ihr dürft es nicht nutzen, aber in dem Fall... Ja, natürlich. Mir ist es eher darum, weil ich meine Wissen über die CryEngine ist ja noch ein bisschen hinterher, aber wie verbraucht die denn Ressourcen im Vergleich zu aktuellen Engines? Was ist für dich eine aktuelle, fragen wir mal so. Aber die ist schon sehr ressourcenfressend. Die ist schon sehr ressourcenfressend. Aber sonst die neueste Unreal Engine oder so. Dagegen stinkt die, obwohl die ein bisschen älter ist, rockt die eigentlich noch ziemlich die Szene. Die Sache ist nur, die frisst viel mehr. Die frisst richtig. Also wenn du dir mal, ich meine, es gab ja damals nicht umsonst irgendwie so diesen, ich weiß nicht, wann kam Crysis 1 raus? So diesen Hardware-Spruch von wegen, aber kann darauf Crysis laufen, so, weißt du? So. Ja, ich meine nämlich auch 2008 Redaktion, aber da war ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich such mal kurz ein vernünftiges Bild, wo man irgendwie mal so sieht, was das Ding so kann. Ich glaube, das. Ja, also es heißt, es kann zwar eine richtig schöne Engine sein, aber ich bin trotzdem für Engines, die das machen, was sie müssen und dann versuchen, das Gute möglich zu machen und nicht einfach, fressen wir alles. Das wird aber einfach mal irgendwann mal einfach nicht mehr anders möglich sein. Ich glaube, ich habe ein ganz gutes. Okay, gut, das ist schon mal ein leichter Anfang hier. Ich poste mal kurz vergleichsweise jetzt gerade Unreal Engine 3 gegen CryEngine 3. Aber die Unreal Engine, die hat ja natürlich auch einen ganz anderen. Ich war letztens überrascht von der. Warte, ist nicht 4 die aktuelle? Ja, die 4 ist, aber die ist ja jetzt noch, glaube ich, in Development und jetzt, glaube ich, noch nicht wirklich jetzt raus. Die Games sind doch schon raus mit der. Echt? Ich spiele sie gerade raus mit der. War Machine Tactics war mal nicht das erste, was da mal rauskam und irgendwie sonst. Okay. Hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Läuft XCOM 2 nicht auch noch unter der Unreal Engine? Ja, ich hab's mitbekommen, weil das war richtig witzig. War Machine hatte umgestellt von der Engine und dann denkst du, neuere Engine und bessere Grafik und scheiße, mein PC wird's jetzt zerfressen wie sonst was. Nein, gar nicht. Zum Glück. Plötzlich, holy fuck, es lädt viel, viel schneller und sofort da und sieht hübscher aus und alles und warum haben wir das nicht vorher gehabt? Was ist da passiert? So, hier nochmal ein anderes Testbild. Aber das ist halt von 2012, 2011 so der Stand damals und dafür ist das halt. Also ich finde immer noch richtig krass, aber wie gesagt, es ist halt sehr, sehr hardware-hungrig. Deswegen freue ich mich auch echt selber auf die Unreal Engine 4. Weil ich weiß nicht, die hatten vor zwei Jahren da auch dieses, oder war das letztes Jahr, dieses eine Wohnzimmer. Erinnert ihr euch dann an dieses Wohnzimmer-Video? Rausgebracht, was irgendwie machbar mit der Engine ist. Ich glaube auch hier PT oder so lief ja auch schon auf der Engine. Oh, das war ein scheiß Fehler von den Entwicklern, wie sonst was. Also nicht die Engine, sondern los, was sie mit PT dann gemacht haben. Oh, wie war das dann auch? Wir haben doch wenn ihr nicht PT kennt, googelt das mal. PT. Und zieht euch Hosen an, wo ihr kein Problem habt, die einzupissen. Oh Mann. So, wenn wir ein bisschen langsamer sind. Blitzrunde. Cola oder Kaffee? Cola. Ah, oh, scheiße, warum musste ich nicht überlegen? Kaffee. Koffein A oder Koffein B? Deswegen hatte ich gehofft, dass es mal eine schwerere Frage wird, aber scheinbar nicht. Wenigstens haben wir diesmal mit den Blitzrunden nicht so, so ein Bullshit wie... Titten oder Ärsche? Nee, hey. Nee, ich meine so unsinnige Sachen wie letztes Mal. Wie möchtest du lieber von einer Oma überfahren werden oder von einem Affen? Oder irgendwie so ein Quatsch. Eindeutig von einer Oma. Nein. Es war irgendwie... Wenn dann von einem Affen. Von einem Affen überfahren oder von Rentnern verprügelt für den Rest seines Lebens. Vom Affen überfahren werden. Nein, von Rentnern verprügelt, weil da bist du nicht tot. Ja, was ist das für ein Kackleben? Alter, wenn du dich von Rentnern downbinden lässt, dann bist du jeden tot. Tag gesellschaftlich tot. Naja, warte, es war von Rentnern verprügelt werden. Es war nicht von Rentnern verprügeln lassen. Verprügelt werden, das heißt, du hast die Chance zurückzukämpfen. Naja, ja, okay, dann musst du schon. Ja, dann packst du dir den iPod, den du geklaut hast, rein, machst Rocky-Musik drauf und dann, yeah, geht los. Ja, aber die Fragestellung ist doch schon, dass du verprügelt wirst. Das ist ja, du stehst ja quasi vor vollendeten Tatsachen. Verprügelt werden. Ja, Christian. Ja. Ja, ich zweifle nicht an, dass du Schaden abkriegst. Aber du kannst auch austeilen und damit den zukünftigen Schaden verringern. Ja, es gibt in Deutschland ja auch nicht genug Rentner. Richtig, es gibt mehr als genug Rentner. Du siehst das als Hindernis, ich sehe das als eine Herausforderung. Ja. Fällt mir gerade wieder ein, ich sollte trotzdem von dem Affen überfahren werden, verdammte Scheiße. Du bist schuld, dass dann der Planet der Affen entsteht, damit die lernen, wie Autos fahren. Du bist, das ist vollkommen okay für mich. In gewisser Weise bist du ja unsterblich, weil du für immer in den Nachrichtenarchiven da liegst, als du diesen einen Tag die Headline gestellt hast. Geil. Ja. Du bist... Der Höhepunkt meines Lebens. Ja, genau. Das ist alles, worauf ich hingearbeitet habe, ohne es zu wissen. Richtig. Höhepunkt meines Lebens impliziert gleichzeitig auch Ende meines Lebens. So, Sven, hast du noch ein gutes Thema? Karneval könnte ich noch ansprechen und ich habe noch eine andere Kontroverse, die eigentlich keine Kontroverse ist. Aber die ich einfach mal wieder so in Sachen Lebensmittel in Deutschland mal wieder so richtig witzig finde. Wobei ich eher glaube... Kombiniere das beides zu einem. Und dann kombiniere das beides zu einem. Okay, so. Was hat das hier mit dem hier zu tun? Wie? Jetzt müssen wir uns das auch noch angucken. Dem hier. Okay. Also, nein, es geht bei dem... Es ist wieder ein scheiß Amazon-Link, den ich Idiot gefunden habe. Okay, ein nackter Mann-Kostüm und eine nackte Frau-Kostüm. Nee, mit Mozzarella-Sticks ohne... Richtig, Mozzarella-Sticks ohne Mozzarella drin. McDonald's droht Sammelklage. Es ist kein gutes Thema, aber RTL hat es mir dargeboten. Was das miteinander zu tun hat. Gar nichts. Mozzarella Sticks ohne Mozzarella, das erinnert mich an diese tolle Geschichte von dem Fischmeck, in dem kein Fisch drin war. Ja. Die aber sehr, sehr gegenbewiesen wurde seit Ewigkeiten und Leute trotzdem behaupten. Ja. Aber die Geschichte ist einfach schön. Es ist die beste Geschichte. Das Problem ist, Leute glauben einfach alles bei Mac, ist, also, dass sie schlecht machen. Also ich hör mir diese Geschichte jeden Abend zum Einschlafen an. So schön ist die Geschichte. Und dieses nackter Mann-Kostüm finde ich sehr befremdlich. Guckt erstmal, das nackte Frau vergehen. Vor allem, da steckt auch noch ein Typ drin. Ja. Oh my fucking. Ich guck mir das mal einfach mal nicht an. Und vor allem, guck dir mal den Preis an. 59,90 für das Kackding. Das ist so schrecklich. Also ein fleischfarbener Morphsuit, ein Bauchnabel. Der nach außen weckt. Der nach außen. Aussieht wie ein Tumor. Ein schwarzes Dreieck und Titten. Das ist so wie diese Comic-Bauchnäbel, die dann immer so komische Knubbel sind mit dem X drauf. Ja, die Socken habe ich auch. Ist da wenigstens ein verdammtes die Perücke bei? Die Perücke ist, glaube ich, nicht dabei. Ja, dann ist es Bullshit. Warte, ich guck grad mal. Hashtag Fashion Week. Ja. Nee, ich glaube, die ist nicht da. Alter! Ich hab schon was für die nächste Halloween-Party. Oh. Ja, du weißt schon, wenn du das hier behauptest, musst du das festsetzen. Ja, das wäre schon mal mega witzig, wenn ich das irgendwie bis dahin nochmal irgendwie im Hinterkopf behalte. Oh wow. Wir werden dir... Okay, Sven möchte sich als riesiger Penis verkleiden. Weil dieses Kostüm... Es ist amazon.de/riesen-penis-kostüm-herren-junggesellenabschied/dp/b00xkyj70. Ich glaube doch nicht im Ernst, dass das jetzt irgendjemand... Zukünftiger Christian wird sich daran erinnern vielleicht. Und nee, du wirst ihn daran erinnern. Sven, wenn du das wirklich machst, kannst du dich danach echt nur noch mit Facebook sehen lassen, weil dein echtes Gesicht darfst du nicht mehr zeigen. Ob er sich wehrt oder nicht, falls er das tut, die Beweisfotos werde ich hier abposten. Ich meine, ein Sick Lord. Danke, Redaktion. Oh, ich fand das echt so gut, deswegen. Aber trotzdem, Thema Karneval. Ich dachte, das wäre jetzt durch mit Peniskostüm. Nee. Habt ihr überhaupt in irgendeiner Form? Ja, stimmt. Der Schotter, den habe ich auch gesehen. habt ihr überhaupt in irgendeiner Form Karneval gefeiert? Weil ich bin ja echt so der übelste Karnevalsmuffel, was das angeht. Also ich hab das echt mega abgefeiert, als irgendwie dann hier Rosenmontagszüge wegen Sturm oder so abgesagt wurden. Ach, das hast du gefeiert. Das habe ich gefeiert. Du weißt schon, du bist noch nicht komplett im Sicheren, weil ich meine, Düsseldorf oder wo war das in Köln, machen das Anfang März. Einen Monat später. Ja, die machen das jetzt, glaube ich, Anfang Mitte März nochmal. Ich glaube, wirklich der 13. jetzt. Ich könnte mich aber auch jetzt irren. Ich meine, ich finde die Aktion nett, dass sie es wiederholen, weil du hast einfach wirklich viele Leute, die Herz und Seele und Geld da reingesteckt haben. Und dass deren Scheiß dann einfach bloß abgesagt wurde, ist ja doof. Besonders wo, ich weiß nicht, hier kam jetzt das Wetter nicht so schlimm rüber, dass man hätte das absagen müssen. Nee, irgendwie auch nicht. So dieses bisschen Regen. Da sind ja auch mehr als genug Leute irgendwie noch mit Regenschirmen und entsprechenden Regenmänteln noch da gewesen. Oder halt diesen durchsichtigen Plastikbeuteln, die sie sich dann irgendwie über den Körper und über den Kopf gezogen haben. Ja, ich weiß nicht, also es wurde ja Düsseldorf abgesagt, oder? Ja, Düsseldorf wurde abgesagt, ja. Weiß einer von euch, wie dann das tatsächliche Wetter an einem Tag war? Ich glaube, es war Sturm. Da keiner von uns in Düsseldorf wohnt, würde ich sagen, nein. Ja, also ich pflichte da Ansgars Aussage definitiv bei. Danke. Bitte. Ah, unsere Redaktion hatte Infos aus Düsseldorf. Wie war das denn da am Tag? Okay. Sehr stürmisch. Denkst du, war gut berechtigt, das abzusagen? Absolut, okay. Damit alles haben wir keinen Widerspruch. Vielen Dank, war gute Entscheidung. Wir gehen zurück ins Studio. Er braucht dann natürlich auch ein entsprechendes Kostüm. Aber das Kermit-Kostüm finde ich echt super, was da gerade noch parallel gepostet wurde. So. Aber so, das heißt, wir sind ja jetzt leider bei dem Thema, dass alle über Karneval reden und keiner wirklich mitgefeiert hat. Ja, das liegt einfach daran, dass Karneval... Das ist unser gutes Recht, wir sind im Internet. Das ist richtig. Und wir können alles trollen. Wir auch müssen Karneval. Nichts erklären, denn das ist unser Slang. So, aber demnach hätte ich eine ernst gemeinte Frage mal. Ja, bitte. Du hängst weil in jetzt ist ja diese ganze Sache. Mit Sven. Windows 10 ist mittlerweile. Und so auf einmal hast du so eine Musik. Windows 10 ist ja mittlerweile ein halbes Jahr alt. Und es ist ja diese Aktion, die sie gemacht haben: ja, ein Jahr lang kannst du ja 7 und 8 aufwerten auf 10 ohne Probleme. Und danach werden die garantiert Windows 7 brennen und sonst was lassen. Also. Lohnt es sich jetzt aufzuwerten oder sollte ich doch noch ein bisschen näher Richtung Sommer warten? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, Sven, du hast ja zum Beispiel jetzt schon 10 oder hast du das wieder runter? Nee, ich habe jetzt dauerhaft seit Ende letzten Jahres Windows 10, seitdem da das letzte große Update irgendwie im Dezember kam oder so. So, lohnt es sich mittlerweile, weil ich ja mitbekomme, jetzt ist irgendwie ein Patch oder so und es soll doch noch ziemlich krasse Bugs geben, wie dass bei der Installation plötzlich die Antivirus-Programme deinstalliert werden und so. Das kann ich dir nicht sagen, weil zu meiner Installation alles, beziehungsweise zu meinem Upgrade, muss ich sagen, ja alles wunderbar funktioniert hat und seitdem auch funktioniert. Also das meine ich ja, dass beim Upgrade aus irgendeinem Grund Windows teilweise wichtige, für das System wichtige Programme auch deinstalliert hatte, Treiber deinstalliert hatte, Antivirus-Programme deinstalliert das kann hatte. Sein, sofern es irgendwie die Kompatibilität nicht herstellen konnte, auf Anhieb, was auch sein kann, dass die eventuell doch da ist, aber halt einfach mal Windows zu blöd war, die herzustellen, dass es dann einfach das mit runterkickt. Aber ich habe ja, wie gesagt, kann auch nur ein Einzelfall gewesen sein, weil ich habe ja komplett meine Festplatten ja formatiert. Und dann Windows 7 installiert und dann halt direkt geupgradet, ohne irgendwas halt irgendwie groß installiert zu haben. Also war, ja, also hattest du es komplett richtig sauber, also konntest du gar keine Aussage treffen. Also ist alles, was du sagst, nutzlos in der. Nö, ich sag ja, wieso? Mein Upgrade. Ja, ja, oh, ich hatte keine Programme, die deinstalliert werden könnten und es wurde nichts deinstalliert, also wurde nichts deinstalliert. Ja, warum fragst du da noch weiter? Also ich muss sagen, lustig wird kommen, dass es nicht der Fall ist, dass es nicht kompatibel ist, sondern dass das Problem war, dass einige Programme, die es eigentlich kein bisschen sind, als gefährlich eingestuft wurden und deshalb nicht übernommen wurden. Oh. Wie Antivirus-Programme, weil scheinbar sind die zu gefährlich für den Computer. Das ist doch Windows Bitdefender, wozu brauchst du da noch was anderes? Du hast doch Nordnext. Ja, du benutzt doch Edge oder was? Wobei ich für 2015 gelesen hatte, dass von den Gratis-Programmen irgendwie dieser Windows Defender irgendwie immer noch Platz 3 war hinter Avast und Antivir, was ich schon echt beeindruckend fand. Wobei, wie aussagekräftig das ist, ist natürlich jedem selbst überlassen. Also ging das um Verbreitung oder nee, ging das ging wirklich um Virenerkennung und Virenschutz. Warte, das war hinter dem Gratis-Programm. Ja, weil es halt automatisch mit da ist und also auch gratis eingestuft wird. Sorry, das ist ungefähr der letzte Platz, den es sein wollen würde bei dem. Was? Ja, also ich bin wirklich doch an der Frage, weil tut es sich nicht, ich habe so ein paar Horrorgeschichten gehört und ich bin bei dem Next-Status bei meiner Festplatte einfach so, dass ich will nicht wieder die Scheiße installieren, die ich habe. Dann lass es. Das ist die richtige Entscheidung für mich. Ja, aber das Problem ist, dass halt in einem halben Jahr spätestens Windows komplette Unterstützung aufhalten wird und wenigstens ein halbes Jahr danach später Scheiße aufhört zu funktionieren damit oder dass dann irgendwann ein dicker Virus ist und eine Sicherheitslücke, die das völlig unsicher macht. Aber ja, Windows, ja, nee, wir haben es ja aufgehalten. Wir haben ja ihnen die Möglichkeit gegeben, aufzuwerten. Wenn sie es nicht getan haben, war das nun mal ihre eigene Entscheidung, wie sie hier in den 50 Seiten mit ja angeklickt haben. Ja, also ich möchte zum Ursprung der Frage zurück und möchte einfach nur kurz andeuten. Ich habe den Upgrade auf Windows 10 auch gemacht und mir ist nicht aufgefallen, dass irgendwelche wichtigen oder unwichtigen Programme im Hintergrund verloren gegangen sind. Klar bin ich darauf aufmerksam gemacht worden, dass dies und das und jenes stellt eine Bedrohung dar und bla bla bla. Hm. Ich habe es vorher benutzt, ich benutze es jetzt auch und wenn Windows meckert, sage ich halt die Fresse. Ende. Hast du auch Cortana mit dabei? Cortana, lösche C. Ach, Cortana, ich weiß noch, Windows hat, Microsoft hat letztens sich beschwert bei den Usern von Windows, dass man aufhören soll, Cortana sexuell zu belästigen. Ja, das habe ich auch gelesen. Alter, ich habe nicht. Es war an dem Morgen, super. Ich komme im Büro an, ich mache das Handy an, ich. Einfach nur ein Blick auf Facebook und News und keine Ahnung was und das und dann warst du direkt so, okay, Handy aus, der Tag wird schon nicht gut. Was haben die erwartet? Eine nackte blaue Frau machen die jetzt als Begleiterin. So, und jetzt kommen wir zurück zu unserem ersten Thema. Oculus Rift und Flashlight. Der Kreis schließt sich. In Kreisen. Nein, aber Windows 10, alles toll, alles wunderbar. Ich halte das nicht, aber ey. Und wie frisst das Ressourcen? Ich meine nicht, wie viel RAM hattest du? Sven, du hattest, glaube ich, 8? Hatte oder jetzt gerade auch aktuell? Hast du gerade mit Windows 10. Lass mal kurz gucken. Also Windows, ja okay, ich habe jetzt auch natürlich alles mögliche noch im Hintergrund laufen. Ja okay, aber verbaut hast du 8, oder? Ich habe 16 verbaut gerade, aber 16, ja, okay. Ich sag mal jetzt mit Aufnahme, mit Skype, mit Steam im Hintergrund und bläh und was noch alles so mit Browser noch im Hintergrund läuft, habe ich gerade aktuell 3,8 belegt. Okay, und Angelo, wie viel hast du denn verbaut? Ich schau mir gerade mal an. Du weißt es nicht aus dem Kopf? Wie viel ich habe? Ich habe 4. Und es läuft trotzdem recht gut? Es läuft okay. Ich bin jetzt gerade bei einer Auslastung von 61%, aber ich habe im Hintergrund noch ein paar andere Sachen offen. Ah, es geht doch recht positiv, weil ich habe halt auch bloß 4 RAM gerade verbaut und ich habe die Befürchtung, dass bisher hat ja eh wirklich jedes neue Betriebssystem sich gedacht, oh, ich kann ja mehr verbrauchen, weil heutzutage ist ja mehr normal. Ich glaube, ich habe 8. Ich weiß es gerade nicht. Aber du hast guck immer nur nach, wenn irgendwelche Sachen Probleme machen. Solange alles läuft, interessiert mich das ein Scheißdreck. Ja, in der Notsituation bin ich auch, aber ich denke jetzt vielleicht doch mal ein bisschen Mühe geben für die Zukunft denken. Weil es ist halt dieser Countdown. Ich weiß jetzt nicht genau, wann das endet, dass man Windows 10 aufwerten kann. Aber ich weiß, dass ich keine Wahl habe, es vorzumachen, weil sonst rege ich mich auf, dass ich dann irgendwann mal doch Geld für dieses Scheißding ausgeben muss, weil ich irgendwie 2 Wochen gewartet habe. Tja, das ist... Ich habe keinen Antrieb, das zu machen. Ich guck mal gerade nach, ob ihr... Ich meine, es muss ja irgendwie eine Deadline geben jetzt. Ja, während du das machst. Eine pferdegroße Ente oder eine Ente, ein entengroßes Pferd. Das hast du geklaut. Ich weiß. Ein entengroßes Pferd. Dann sag wenigstens, wo du es her hast. Ich weiß nicht, wo das Original herstammt. Sorry. Google das. Ist doch nicht so schwer. So. Okay, ich würde gerne auf die Frage antworten. Nee. Eine pferdegroße Ente. Echt, ich hätte lieber ein entengroßes Pferd. Du Mädchen. Also das war wirklich so, die Ente ist so groß wie das Pferd und das Pferd ist so groß wie die Ente. Nee, also eine Ente, die so groß ist wie ein übliches Pferd und ein Pferd, was so groß ist wie eine übliche Ente. Das ist genau das, was ich gerade gefragt habe. Nein, du hast gesagt, weil die beide das gleiche, natürlich hätten die dann die gleiche Größe. Nein. Du hast nicht zugehört. Nein, du hast gesagt, die Ente, die so groß ist wie das Pferd. Leute, keine Diskussion, Antwort. Nein, eine Ente, die so groß ist wie ein Pferd. Nein, du hast und das ein Pferd. Pferd. Alter! Hast du mich? Ja, hast du mich. Die Ente gewinnt. Also wir haben... Sehr gut. Also eine pferdegroße Ente. Ja, eine pferdegroße Ente. Ich verstehe euch einfach nicht. Ja, ich auch. Wie kann das sein? Wir sprechen alle die gleiche Sprache. Ja, das Schwarz oder weiß? Was? Schwarz oder weiß? Schwarz. Tja. So, Sven. Schwarz. Aber was sagst du? Wann ist denn der Deadpool? Ja, ich suche ja schon, aber ich finde da irgendwie jetzt nicht so wirklich was. Aber ich meine, es wäre Juli. Aber Windows versteckt das ja mittlerweile unter Unmengen von anderen nutzlosen Informationen. Deswegen. So richtig, richtig, richtige unnütze Informationen. Ist ja jetzt nicht so wichtig. Es ist halt in ein paar Monaten, muss ich eine Entscheidung treffen oder ich bin gerade echt beim Schweben. Weil ich habe das mitbekommen, dass du richtig viele Optionen alle ausschalten musst, weil sonst das wirklich alle deine Daten schickt nach Microsoft. Hier, warte mal. Das sollte ein Jahr. Diese Änderungsoptionen, die sind doch, glaube ich, dann nur irgendwie für. Die Professional und Ultimate Edition? Keine Ahnung, ich habe ja eigentlich... Weil ich weiß, in 10 Home, da konntest du das nicht ändern. Da war, glaube ich, sogar noch irgendwo ein Beitrag irgendwo in den Nachrichten, von wegen, dass das ja Bullshit sei, dass in der Home-Edition, dass das diese Spionage-Scheiße standardmäßig aktiviert ist und du das nicht ändern kannst. Irgendwie sowas war da. Okay, ich krieg gerade aus der Redaktion mit, wir müssen uns unbedingt nochmal zoffen jetzt. Ich habe keine Lust, Ghost Stories zu spielen. Nee, Ghost Stories, nein. Das ist absolut Fatalismus in Brettspielform. Ich bin für Ghost Stories. Ich habe das, glaube ich, der Sache... Warum bist du für Ghost Stories? Das kann ich nicht verstehen. Weil ich das höchstwahrscheinlich zu 78,98% noch nicht gespielt habe. Warst du nicht dabei, als wir das auf der Spielewelt gespielt haben? Nein, ich war letztes Mal nicht mit auf der Spielewelt. Das war nicht letztes Mal, das war vor Jahren. Also ich möchte gerne Ghost Stories spielen. Ja, er hat Periode. Nee, es ist ein kooperatives Spiel, was du 99,99% vergast zu verlieren. Wo ist euer scheiß Problem? Ich hab da kein Problem mit. Meine Frau hat zurzeit keine. Get wrecked, okay, so tief im Niveau. Hast du noch ein weiteres Thema, Sven, oder jemand von euch anderen? Die Mozzarella-Sticks waren so das Letzte, was ich aus meinem Hut ziehen konnte. Also es war schon der Notnagel. Ja. Wir sind doch trotzdem gut in der Zeit. Das heißt, wir könnten hier anfangen mit dem nächsten der besten 250 Filme. Willst du nicht überhaupt mal über den Film überhaupt erstmal reden, der jetzt irgendwie letztes Mal war? Hallo, wir müssen erstmal ankündigen und Spoiler vorsagen. Wir werden garantiert den Film tot spoilern wie sonst was. Ja. So, letztes Mal hatten wir uns ja jetzt angeschaut, Nada und Simin, eine Trennung. Es ist ein Dramafilm aus Aus dem Iran. Ja, aus dem Iran. Die Synopsis so. Im Kurzen. Der Vater des Hauptcharakters hat Alzheimer. Der Vater will bei seinem Vater. Der Hauptcharakter will bei seinem Vater bleiben. Die Frau möchte zusammen mit dem Kind weg. Das Kind möchte aber lieber beim Vater bleiben. Die Frau ist verzweifelt und dann kommt diese Scheidung und dann arbeitet da noch eine Schwangere, die versucht irgendwas zu vertuschen, nämlich dass sie ihr Kind verliert, aber der Hauptcharakter hat gar nicht Schuld, aber alle drehen es so hin. Long story short, alles wäre kein Problem, wenn der alte Alzheimer-Typ einfach gestorben wäre. Das hätte nein, also alles gelöst. Es ist ein Dramafilm, was erstmal auf eine richtig. Ich habe gerade alles erklärt, wir können Weise, das abspeichern. Das reicht. Punkt. Ich will mit diesem Film nicht mehr reden. Sag einfach den nächsten Kackfilm an. Nein. Wir müssen ein kleines bisschen noch nein. über das Thema reden. Ich kann Licht in das Ganze bringen, Ansgar. Hör auf, mich zu unterbrechen! Ansgar, ich kann Licht in das Ganze bringen. Ich habe einfach von Anfang an gesagt, ich gucke mir diesen Film nicht an. Wegen du bist eine Mimi, der sich gesagt hat, ich gucke mir keine Filme an. Die sich nicht an die eigenen Absprachen hält. Was für Absprachen? Ich war nie dabei. Ja, dass wir diese Scheiße durchziehen. So, aber der Film war halt ein Drama und der war wirklich so hart teilweise, wie ich konnte den bloß in Stücken mir angucken, weil es auf emotionaler Weise nicht geht. Ich habe jetzt von dir mitbekommen, Ansgar, das war auch so ähnlich bei dir. Ja, so halb. Nicht ganz so schlimm, aber darum trifft es mich nicht so sehr. Ich konnte den Film einfach nur nicht ertragen, weil ich keine Drama schaue. Familiendrama vor allen Dingen. Und es war wirklich ein schlimmer Film. Ich fand interessant, das Ende hat es doch ein kleines bisschen rausgerettet, weil dieser Twist und wie das dann dort endet und auch die letzte Szene, die dich auch noch zwingt, den verdammten Abspann zu gucken, als ob das ein Marvel-Film wäre. Achso, weil wieder so geheime Szenen oder was? Das war das Übelste, weil der Film endet damit, dass die Tochter vor dem Scheidungsanwalt steht und sagt, bei wem willst du lieber bleiben, Mama oder Papa? Dann zögert sie und Mama und Papa müssen raus und damit endet der Film. Und du erfährst nicht, bei wem sie lieber bleiben möchte. Und du siehst bloß im Abspann, wie der Mann und die Frau im Gang sitzen, sich gegenseitig nicht wirklich angucken wollen oder so und bloß warten und hoffen und trauern und nicht wissen, was passieren wird, weil alles bloß in der Hand der Tochter liegt. Ich habe eine sehr wichtige Frage zu diesem Film. Wirklich. Ja. Wie lange geht der Film? Zwei Stunden. Nein, es ist. Danke. Nee, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt vorhin ein bisschen geraged, ganz bisschen, als ich das jetzt den ganzen Plot jetzt im Kurzen erklärt hatte. Im Endeffekt, der Film war gut, der war schauspielerisch, war der ausgezeichnet. Was mich nur so ein bisschen irritiert hat, eben war, dass die Tochter so unglaublich reif mit dieser Situation umging und diese ganze Scheidung ihrer Eltern sich hineingefressen hat. Du hast bis zuletzt keine Reaktion aus ihr rausgekriegt, nur bei dem einmal, wo sie geheult hatte. Das war die Tochter des Regisseurs. Das hat die unglaublich gut gemacht. Und was mich noch mehr irritiert hat, war, dass bei jeder Gelegenheit, ich glaube, das kam jetzt 6 oder 7 Mal im Film vor, dass die Eltern zu dem Kind gesagt haben, geh in dein Zimmer. Und sie geht nicht in ihr Zimmer. Ey, es ist Realismus. Sie steht an dem Flur und guckt dann weiter Scheiße. Zu, was da gerade passiert. Für mich die Ansicht ist dieses, weil es ist ja, Film gehört ja auch ein Medium, was zur Kunst gehört. Und für mich ist die Stärke, die Kunst aussagt, ist nicht, wie schön es ist oder interessant oder so, sondern was es schafft, dich zum Fühlen zu bringen. Wie Musik. Und dieser Film hat es, oder Bilder auch, deswegen mag ich aber bloß keine normalen Landschaften oder so. Wenn es nicht schafft, dass ich was fühle, dann ist das nach meiner Sicht keine Kunst, sondern einfach bloß Dekoration für den Wand oder so. Das bedeutet, das Bild einer nackten Frau ist Kunst? Wenn es gut dargestellt ist? Hey, Kunst gegen Pornografie ist, glaube ich, ein getrenntes Thema, sollten wir wohl woanders machen. Okay. Und so will ich die das ersten, die das diskutieren. Damit kann man 2 weitere Podcasts füllen. Aber gut, dass ich bei iTunes das auf nicht jugendfrei gestellt habe. Ach ja, wenn ihr Kinder seid, solltet ihr das vielleicht nicht angehört haben bisher. Wir sollten sowieso längst im Bett sein. Morgen ist Schule. Spastis. So. Aber, also, es hat geschafft, mich was zu fühlen zu bringen. Es war zwar wirklich bedrückend und Emotionen, die ich nicht wirklich gerne mag, aber das gehört ja auch zu der Katharsis, dass du durch ein künstliches Medium Emotionen durchgehst und damit die durchwanderst, erlebst, ausschöpfst und die Überwindung dieser Emotionen plötzlich fühlst und dadurch am Ende besser bist, als du vorher reingegangen bist. Und deswegen, das hat das ziemlich gut erfüllt. Ich kann verstehen, warum das auf der Liste der 250 Besten ist, aber es ist nicht wirklich die Art von Film, die ich mir freiwillig aus Spaß angucken würde. Wie steht's zu dir, Ansgar? Der jetzt so voll ich sehe das ähnlich. Also wie gesagt, es war zwar hart, sich den jetzt komplett reinzuziehen, aber wie gesagt, eben für seine schauspielerische Leistung und die ja unglaublich realistisch dargestellte Welt in diesem Film würde ich auch so sehen. Der gehört definitiv in die 250 Besten. Ich würde ihn aber auch definitiv nicht noch einmal ansehen. Zum Teil muss ich auch mit reinrechnen, weil das ist ja ein Film, der nicht aus Hollywood stammt, also musst du auch ein kleines bisschen dem lockerer lassen, wie sehr du die bewertest. Weil Filme im Ausland haben nun mal nicht im Ansatz so ein großes Budget wie Hollywood. Also im Ausland von Hollywood meine ich also. Rest der Welt, minus LA. Und was ich witzig fand, war, ich habe ein bisschen reingeguckt, Leute haben bewertet, wie gut das Drehbuch dafür ist und ich muss auch zustimmen, weil wie das einfach mit einigen Szenen 4 oder 5 Motivationen und Ziele erreicht hat. Wie zum Beispiel, da war diese eine Szene, wo die Haushälterin, die dann nach dem Vater Ausschau halten soll, wie der Vater dann wirklich scheinbar zum ersten Mal seine richtige Demenz zeigt und sich dann eingeschissen hatte. Und wie sie dann erstmal, scheiße, was mache ich, sie versucht zu helfen und sonst was und weiß nicht, was sie tun soll, zaudert, die ruft überall an, versucht den Mann zu erreichen, aber das ist ja in der Arbeit, versucht die Frau zu erreichen, aber wegen Scheidung ist sie doch weit weg und kann nicht in das Haus kommen. Und dann ruft sie scheinbar an, um zu fragen, ob es nach dem Koran in Ordnung ist, dass sie einen 70 Jahre alten Mann dort unten anfassen würde, weil sie nicht weiß, wie es mit der Situation ist. Weil zum einen untermalt das, wie hilflos diese in der Situation ist, wie sie eigentlich doch eine gute Person ist, wie versucht, Menschen zu helfen, aber auch, wie stark religiös sie ist und da erst auf die religiöse Obrigkeit hört und nicht nach ihrem eigenen Gefühl bloß. Und das besonders hat sich ja dann, hat man erstmal nicht wirklich beachtet, hat sich aber sehr wichtig für den Knackpunkt des Films wichtig herausgestellt. Boah, ich hoffe, nee. Was mich aber viel mehr stutzig macht, ist, ein großer Teil der letzten halben Stunde ist ja dieses Hin und Her, ob der Hauptcharakter, der ja die schwangere Haushälterin da gestoßen hatte, ob der jetzt schuldig ist an dem Verlust ihres Kindes oder nicht. Das Problem war ja aber, wie sich im Endeffekt herausgestellt hat, Spoiler. Ja. Danke, Pause. Das Problem, das sich dabei herausgestellt hatte, ist, dass sie ja angefahren wurde, während sie den Demenzkranken von der Straße wiederholen musste, als er, wie auch immer, entkommen konnte. Warum hat sie denn nicht sofort irgendwas gesagt, als sie angefahren wurde und wusste, dass sie schwanger ist? Warum hat sie versucht, es hinzudrehen, dass dieser Hauptcharakter, für den sie arbeitete, schuld ist? Das habe ich nicht verstanden. Partout nicht. Ich fand es ein kleines bisschen verständlich, weil anhand dieses, sie achtet auf die Obrigkeit, das heißt, sie hat wenig Eigeninitiative und geht die Sachen mehr passiv an. Und ich muss sagen, ich mochte den Teil mit dem Mann, weil es ist dieses, du warst überzeugt, dass er doch zu einem gewissen Teil schuld ist an der Situation. Und er versucht doch, sich rauszureden und er macht auch Sachen, die er weiß, die falsch sind. Er bleibt aber trotzdem zum Teil sympathisch, aber auch ein harter Mann. Was das zu einem sehr, sehr vielschichtigen, interessanten Charakter gemacht hat. Wie da auch die Situation, wie er gesagt hat zu einer Stelle. So, Tochter, okay, ich weiß, du möchtest uns beide wieder zusammen sehen und du möchtest, dass ich nachgebe in dieser Situation. Weißt du was? Geh nach unten, sag der Mutter, dass ich das Geld zahlen werde, ich werde dem allem nachgehen. Und ihr kommt wieder hoch und ihr seid wieder bei mir zusammen. Sag ihr das, wenn du meinst, dass ich schuldig bin. Dann werde ich das ohne Probleme einstehen und alles machen. Ich habe kein Problem damit. Wenn du meinst, dass ich schuldig bin, dann mache ich das für dich. Ich richte das. Und sie bleibt aber unten im Auto und fährt weg. Hat nicht dazu gegangen, dass er schuldig sein sollte. Also es ist ein cooler Film. Jetzt vielleicht für alle, die es schon gehört haben, aber ich würde es empfehlen, einmal gesehen zu haben, ist es doch wert, aber es ist schwer, da durchzukommen. Wirklich, man sollte sich vielleicht die Zeit lassen, eine Pause mittendrin zu machen und das noch zwischendrin zu verarbeiten. Ich weiß nicht, ich finde Filme, die bei denen ich einfach, wenn der Film vorbei ist und ich habe einfach ein schlechtes Gefühl, ich habe mir mal angeguckt, was war das, der Bunker? Nee, der Untergang? Den müssen wir auch demnächst irgendwann sehen. Ja, den müssen wir ohne Schmarrn, sehen. Ohne Schmarrn. Ich habe mir den angeguckt, ich habe mir den im Kino angesehen und es ging mir so scheiße, weil der Film gezielt darauf ausgerichtet ist, dass du Mitleid mit dem Kerl hast. Und das hast du am Ende auch. Und dann hast du in dir einfach diesen inneren Zwiespalt. Und ich fühle mich so schlecht, oder ich habe mich so schlecht nach diesem Film gefühlt. Ich habe gedacht, Gott, du bist ein schlechter Mensch. Du hast gerade Mitleid mit einem der größten Monster. Dann, der Moment, dann hast du den Film aber nicht verstanden. Der ist einzig und allein darauf abgerichtet, dass du dich als Deutscher beschissen fühlst. Ja, gut. Das ist aber also, das ist alles, hat alles wunderbar geklappt. Das ist auch. Das ist der Punkt, den ich meine. Es hat dazu geschafft, dich etwas fühlen zu lassen. Es ist vielleicht nicht eine Emotion, die du normalerweise so gerne haben möchtest, aber es hat geschafft, dich hervorzurufen. Dafür gucke ich keine Filme. Ich gucke keinen Film, um mich hinterher scheiße zu fühlen. Ich kann, ja, ich kann, hallo, du wusstest, keine du Domina als Hitler und der Film heißt Der Untergang. Was bitte hast du anderes erwartet? Das ist richtig. Aber, Das heißt ja, es ist vielleicht kein Film, den du wirklich bloß zum So ansehen oder so gucken müsstest. Ja, aber du kannst nicht abstreiten, dass es trotzdem ein künstlerisches Werk ist. Das ist richtig, das absolut. Und das fechte ich auch nicht an. Aber das bedeutet nur, dass ich mir ganz genau aussuche, wann und wie ich mir welche Filme angucke. Weil ich gehe nicht mit dem Gefühl ins Kino, fuck yeah, ich habe Bock, mir heute Abend einen Film anzugucken. Und dann hinterher stundenlang ein schlechtes Gefühl zu haben, nur weil ich zu einer Rasse gehöre, die irgendwann mal Scheiße gebaut hat. Du hast Rasse gesagt. Oh, er hat Rasse gesagt. Aber man muss ja trotzdem sagen, es hat ja vielleicht einen Anstoß gefunden, mit, dass du über Sachen nachdenkst, die du vorher als gegeben einfach losgedacht hast. Und selbst wenn du zu dem gleichen Schluss wiederkommst im Nachhinein, darüber einmal nachgedacht zu haben, verbessert dich doch irgendwie als Mensch. Es stimmt, das ist richtig. Und aber ich weiß nicht, ich sehe das Ganze so mehr Filme und Medien an sich, da bin ich auf jeden Fall der Konsument. Ich möchte das gar nicht kritisch hinterfragen, weil das ist meine Freizeit. Wenn ich etwas kritisch hinterfragen möchte, dann gucke ich in die Presse. Dann gucke ich mir Nachrichten an. Wenn ich mich schlecht fühlen möchte, dann gucke ich in die Zeitung. Wenn ich mir einen Film angucke, dann sind das 2 Stunden, 1,5, 2, manchmal 3, 4 Stunden, man bedenke, der mit dem Wolf tanzt. Und dann möchte ich mich einfach nicht schlecht fühlen. Ich möchte nicht 4 Stunden lang, dass das so quasi auf mein Gewissen eingeprügelt wird. Und so. Und für alle alles, Zuhörer, alles, was ich an Prinzipien habe oder für Moralvorstellungen in irgendeiner Art und Weise kritisch hinterfragt wird, um dann am Ende das Gefühl zu haben, so, ja, du bist einfach, oh Gott, bist du schlecht. Oh nein, ich fühle mich so schlecht. Ja, das war ein geiler Film, 4 Stunden lang, ich fühle mich total kacke. Yeah, job done. Nee, das möchte ich nicht, ganz ehrlich. Du bist meine Freizeit einfach so schade für. Du heißt Angelo, warum fühlst du dich eigentlich von so einem deutschen Film überhaupt angesprochen? Das ist... So, aber dann gucken wir mal. Ja, aber ich würde gerade sagen, also wenn ich mich schlecht fühlen möchte, dann bitte ich Christian jetzt den nächsten Film auszuwürfeln. Nee, aber vorher müssen wir noch kurz klarstellen, an welchem Punkt schätzt du denn in unserer Rangliste jetzt den Film Nada und Semin eine Trennung ein? Wir haben 2 Filme geguckt, also hast du die Wahl, siehst du ihn als Platz 1 oder als Platz 2? Was war der erste, den wir gesehen hatten? Wild Tales. Ja, dann ist das definitiv unter Wild Tales. Ist auch meine Meinung, deswegen auf Platz 2 bisher Nada und Semin eine Trennung. Und jetzt geht's an Würfeln. Aus welchem Film hoffst du denn in der Liste? Ich habe keine Erwartungshaltung. Wir reden hier von einem erwürfelten Film aus einer vorgefertigten Liste. Ich hoffe Deadpool. Weil es ist neu in der Liste und es klingt nach einem witzigen Film, dass man sich doch vielleicht mal angucken müsste. Also wenn du den sowieso noch nicht gesehen hast, dann tust du mir leid. Ich hab den auch noch nicht gesehen. Ich schon. Ich spoilere euch jetzt alle. Dann rollen wir mal. Du Bitch! Dafür stirbst du. So, einen W250 und wir kriegen 40. Oh, das ist relativ weit oben. Einmal hoch, wir haben bisher es noch nicht geschafft in die ersten 100. IMDb. 40, oh. Interessant. Poste mal. Wir sind mal leider doch wieder ein paar dramatische Filme gekommen. Wir sind bei The Green Mile. The Green Mile? Oh, wie cool. Der war super. Nicht warum nicht 41? Okay, seien wir ehrlich, wer hat den noch nicht gesehen? Danke, Redaktion. Gut, das heißt, wir müssen den trotzdem nochmal neu angucken. Vielleicht haben wir was. Echt mal, wir kennen ihn alle. Neuwürfeln. Halt die Schnauze, ich will den Green Mile sehen. Nein, das heißt, wir gucken den an. Ja, vielleicht das heißt, in Sprachen, die wir ihn noch nicht gesehen haben. Ja, ich gucke ihn mir auf Aramäisch. Ich wollte gerade sagen, ich gucke ihn mir auf Chinesisch. Mandarin. Ich schaue mir das japanische Original mit hebräischen Untertiteln an. So, also schaut genau das nächste Mal zu, wie wir alle Fotos von der Green Mile sehen. Und ich bleibe dabei, ich hätte viel lieber Nummer 41 gehabt. Das wäre Terminator 2, Tag der Abrechnung. Ja, richtig. Oder hier 47, Memento. Das hätte ich mir alles gerade viel lieber angeguckt nochmal. Eigentlich hätte Nummer 47 ein Hitman-Film sein müssen. Ja, ich weiß, hätte ich auch gerne hochvoten wollen, aber das schaffst du niemals. So, aber damit sind wir, glaube ich, beim Ende vom Knackpunkt für diese Woche. Ja, bitte. Ich hoffe, es hat gefallen. Nein. Auch dir, Angelo, wo du da beim ersten Mal dabei bist. Yay. Ich feiere das voll hart. So, Ansgar, möchtest du was verlinken? Nur weil Valentinstag ist, musst du nicht direkt hart werden, wenn du hier mit Kerlen in der Konfi sitzt. Glaub mir. Ich möchte was verlinken. Muss ich das? Ja, keine Ahnung. Gut, du machen was, wir halt keine Werbung für Krakel Comics oder für alles andere. Okay. Moment, Krakel Comics, einfach diese unglaublich gut aussehenden Comics im Internet, die man völlig gratis lesen kann? Also ich möchte vielleicht deine T-Shirts verlinken. Also ich mache jetzt Werbung für Werbung, die hier demnächst kommen wird. Und zwar wird die Werbung, die hier demnächst kommen wird, mit Let's Plays zu tun haben, die von mir gemacht werden. Mehr sag ich da nicht. Ja, ist doch genug. Angel Online. Und von uns beiden sind wir natürlich, joint uns beim knack.blog.wordpress.com. Oh, ist schlecht. Kauft euch endlich eine vernünftige Domain, meine Fresse. Nein, wir kaufen das erst, wenn Leute tatsächlich unsere T-Shirts kaufen. Die was wir irgendwann drucken. Ihr habt nicht mal T-Shirts. Aber ich könnte euch welche machen. Nein. Ach so, ja, doch, klar. Du musst eh noch unser Artwork machen, bevor du aus dem Gästeklo raus darfst. Ich wollte gerade sagen, bevor du aus dem Knast kommst. Bitte? Ja, bevor du aus dem Frauenknast kommst. Möchtest du wirklich raus? Das ist gar kein Problem. Die Leute, die das hier hören, die können auch gerne donaten. Ne? Das ist gar kein Ding. Ich schreibe nachher gleich die durch Windows 10 gekriegten Kontodaten von Sven in die Kommentare und dann, ja. Ich blende mal kurz den PayPal-Button hier ein. Ja. Und da ist er. Gut. Jo, also trotzdem, ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß für diese Woche. Nein. Und wir sehen euch nächstes Mal. Schönen Valentinstag. Audi.